Die andere und ich. Hörspiel von Günter Eich. Unser Hausarzt in Washington behauptet, alle Ereignisse im menschlichen Leben seien auf diese oder jene Weise vom Wetter bestimmt. Er könnte die Geschichte von Camilla und mir als Beispiel anführen. Aber was für ein ungeheuerlicher Gedanke ist es für mich, dass ich von Camillas Dasein nie etwas erfahren hätte, wenn es am 5. August 1951 weniger heiß gewesen wäre. Nein, Zufall kann man es nicht nennen. Wir mussten uns begegnen. Merkwürdig bleibt nur, wie unscheinbar bisweilen die Anlässe sind, die uns dorthin zwingen, wo unser Leben sich verwandeln soll. Jener Tag war ein Sonntag und übrigens mein 41. Geburtstag. Wir waren auf unserer Europareise auf dem Weg von Venedig nach Florenz. Die Wochen vorher waren wir in Paris an der Riviera und zuletzt am Lido gewesen. Ich hätte meinen Geburtstag gern noch dort gefeiert, aber John und die Kinder wollten weiter. John wollte die Uffizien sehen und Bob und Lizzie wollten ohnehin immer weiter. So waren wir also an diesem heißen Tage unterwegs. Wir hatten den Wagen offen, aber der Fahrwind erfrischte uns wenig. Wie heißt das, wo wir jetzt sind? Ferrara. Sieh dir den Steinkasten an, Ellen. Das ist die Burg der Familie d'Este. Hier lebten Ariost und Tasso. Bob, Lizzie, habt ihr die Namen in der Schule gelernt? Bestimmt nicht, Mama. Papa ist entsetzlich gebildet. So viel geht in meinen Kopf nicht hinein. Du hast mir nichts vererbt, Papa. Das macht nichts. In ein paar Jahren bist du verheiratet und dann denkt dein Mann für dich. Oh, hört ihr das? Das geht auf mich. Frauen haben es überhaupt besser im Leben, Papa. Wir Männer müssen uns furchtbar anstrengen. Gut, dass du das mit 17 Jahren schon gemerkt hast, Bob. Du wirst es weit bringen. Das hier, Ellen, ist der Dom. Sehr interessant. Ach, ich will keine Dome mehr sehen. Sie sehen einer aus wie der andere. John, ich möchte baden. Ich habe Geburtstag und darf heute Wünsche haben. Baden? Wo denn? Da drüben. Da ist ein Springbrunnen. Nein, nicht so albern, Lizzie. Ich möchte baden, richtig in einem Fluss oder im Meer. Das Meer kann nicht weit sein. Oh ja, baden wäre nicht schlecht. Warum müssen wir denn in dieser Hitze herumfahren? Wir wollen doch nach Florenz. Müssen wir heute hinkommen? Halt an, John. Ich will auf der Karte nachschauen, ob wir hier nicht ans Meer fahren können. Ach Gott, immer diese Aufenthalte. Ich will die Uffizien sehen. Dann fährt man nach Italien zum Baden. Ich meine, das kann man auch zu Hause. Siehst du, John, hier geht eine Straße ans Meer. Nach einem Augenblick. Nach Porto Garibaldi. Auch ungefähr 50 Kilometer. Vielleicht gibt es da einen Dom, Papa. Ich wette, dass es ein Drecknest ist. Die Straße geht mitten durch die Lagunen. Das ist sicher sehr interessant. Ach ja, Papa, fahren wir doch baden. Ich würde doch auch am Lido bleiben können. Sagte ich das nicht? Ach, am Lido hat jeder Amerikaner schon gebadet. Aber in Porto Garibaldi bestimmt nicht. Und das wird auch seine Gründe haben. Ja, wenn ihr durchaus wollt. Meinetwegen. Grad im Schatten und ein Gespräch mit Radiomusik. So nichtssagend, so unauffällig ging es vor sich, dass ich in ein anderes Leben fuhr. Kein bedeutungsvolles Zeichen, das das Schicksal mir gegeben hätte. Kein Wort in unserem harmlosen Geschwätz, das mir wenigstens nachträglich hätte auffallen können. Und die Kinder und selbst John, was haben sie anders bemerkt, als dass ich beim Baden um ein Haar ertrunken wäre? Dass ich mich ein paar Mal unverständlich benahm und grundlos weinte. Die Straße von Ferrara nach Porto Garibaldi hat in ihrem Anfang nichts Auffälliges. Sie ist gut unterhalten, führt zwischen Maisfeldern, Gärten und Wein durch das flache Land und passiert zwei Dörfer. Aber unversehens hört die Pflasterung auf und es beginnt ein holpriger Landweg. Gleichzeitig ändert sich die Landschaft. Die Vegetation wird dürftiger, und schließlich scheint die trockene Erde nichts anderes mehr als dürre Grasbüschel hervorzubringen. Ein erhöhter Deich läuft streckenweise neben dem Weg entlang und versperrte uns die Sicht, bis wir bemerkten, dass sich dahinter die öde Wasserfläche der Lagune verbarg. Pestilenzalischer Geruch stieg auf. Eine schwarze Landschaft des Todes und der Verwesung unter wolkenlosem stahlblauem Himmel. In dieser Luft atmen Menschen. Vor uns lag das Städtchen Comacchio. Der Weg führt außen in einiger Entfernung um den Ort herum. Ein Wasserarm trennt ihn von den finsteren schwarzen Mauern der Häuser. Schwarze Erde ohne Gras, zerrissene Wäsche zum Trocknen aufgehängt, halbnackte spielende Kinder, die einen Augenblick aufschauen und uns nachstarren, ein Mann, der bis zu den Knien im Wasser steht und angelt. John, es ist schrecklich hier. Wovon leben die Menschen? Sie werden fischen, vermute ich. Aber wie können sie so leben? Was haben sie sonst? Was man überall hat. Alkohol und Liebe. Liebe in Comacchio? Oh, wie entsetzlich muss das sein. Ich glaube, hier vergingen mir alle Gefühle. Fahr schnell weiter. Ich wäre ja auch lieber in den Uffizien. John, ich habe Angst. Angst? Ich schäme mich und habe Angst. Aber warum denn? Sie leben in dieser Pest und wir schauen ihnen zu. Aber die Möwen, Mama, sind hier genauso weiß wie anderswo. Der Weg macht eine Biegung. Links führt eine Abzweigung über eine Brücke in den Ort. Rechts geht es weiter nach Porto Garibaldi. Kurz vor der Brücke stand jenseits des Wassers eine alte Frau. Für einen Augenblick war es mir, als schaute sie mich an und als wäre über die Entfernung hinweg ihr Blick mir ganz nahe. Dann bog der Wagen um die Kurve. Porto Garibaldi liegt noch etwa 5 Kilometer weiter. Ein Kanal geht neben der Straße entlang. Glücklicherweise wird nun die Welt wieder menschenwürdig. Die Lagune tritt zurück. Eine angenehme Brise weht von der Adria her bis ins Land. Und wenn man durch die Straßen des kleinen Ortes Porto Garibaldi an den Strand fährt, erinnert einen nichts mehr an die schwarze Pesterde von Comacchio. Es ist ein bescheidenes Bad, aber an diesem Sonntagnachmittag war es voller Menschen. Wir bekamen mit Mühe und Not Kabinen und waren alle froh, dass wir uns im Meerwasser erfrischen konnten. Ich habe nicht mehr gedacht, Mama, dass hier das Meer kommt. Aber es ist wirklich ganz normales Wasser, verhältnismäßig sauber. Soweit Meerwasser überhaupt sauber ist. Wo sind Papa und Lissy? Dort schwimmen sie. Draußen scheint eine Sandbank zu sein. Komm, Mama. Es war schön, das Wasser zu fühlen. Es erfrischte herrlich. Und ich schwamm hinter John, Bob und Lissy hinaus. Während ich so schwamm, fiel mir plötzlich die alte Frau ein. Wie hatte sie mich eigentlich angesehen? Teilnahmslos? Nein, eigentlich nicht. Überrascht? Ja, auch überrascht. Aber sie hatte mich zugleich angesehen, als wenn sie mich erwartet hätte. Hatte sie mir nicht zugenickt? Ich hätte mit ihr sprechen müssen, fiel mir ein. Ich hätte ihr wenigstens zunicken müssen oder ihr irgendein Zeichen geben. Ich hatte das Gefühl, dass ich das sofort nachholen müsse. Ich winkte John, Bob und Lissy zu, als ob sie damit verstehen könnten, was ich vorhatte, und schwamm ans Ufer zurück, ging in die Kabine, kleidete mich rasch an und machte mich auf den Weg. Mir war heiter und leicht zumute und der Weg verging mir wie im Fluge. Ich erinnere mich nicht, jemandem begegnet zu sein. Und auch Comacchio schien menschenleer, als ich die Brücke überschritt. Die Häuser sahen alle gleich armselig aus. Aber ich zögerte nicht und trat mit dem Gefühl, dass kein Irrtum möglich sei, in eine der Hütten ein. Ich war in einer Küche, bemerkte ich, als sich meine Augen an die Finsternis gewöhnt hatten. Eine Frau stand am Herd und sah mich stumm lächelnd an. Im ersten Augenblick meinte ich, die Alte zu erkennen, die ich suchte. Aber sie konnte es nicht sein. Nein, diese Frau hier war viel jünger als jene, wenn sie vielleicht auch irgendeine Ähnlichkeit mit ihr haben mochte. Es verwirrte mich, dass ich offenbar doch in das falsche Haus geraten war. Was sollte ich dieser Fremden sagen? Wie sollte ich ihr erklären, was ich wollte? Ja, was wollte ich überhaupt? Und ich sagte mit einer Stimme, die mir selbst fremd vorkam. Ich suche jemanden. Ja. Eine alte Frau. Eine alte Frau? Es gibt eine Menge alte Frauen in Comacchio. Ich weiß ihren Namen nicht. Gibt es hier jemanden, den du nicht kennst? Ich kenne niemanden hier. Wie meinst du das? Sie stand draußen am Wasser, als wir mit dem Auto vorbeifuhren. Ich verstehe nicht, was du redest. Sie sah mich so merkwürdig an, als ob sie mich kennte. Natürlich wird sie dich kennen. Aber woher? Woher? Camilla, was ist mit dir? Camilla? Wer ist Camilla? Sie verwechseln mich. Ich heiße nicht Camilla. Ich heiße Ellen Harland und bin Amerikanerin. Sie sah mich verständnislos und bestürzt an, kam auf mich zu, ergriff mich an beiden Armen und schaute mir ganz nahe ins Gesicht. Wie kannst du sagen, dass ich dich nicht kenne? Du bist Camilla, meine Tochter. Oder kennst du dich selber nicht mehr? Sieh in den Spiegel. Ich blickte in den Spiegel. Ein junges Mädchen sah mir daraus entgegen. Schwarzhaarig und von dunkler Haut. Das bin ich nicht. Was soll das heißen, Camilla? Du bist es nicht. Oh, der schöne Spiegel. Woher sollen wir einen neuen kaufen? Ich werde ihn ersetzen. Ersetzen? Wovon? Ich bin Ellen Harland und wohne in Washington. Mein Mann ist Ministerialbeamter. Ich bin 41 Jahre alt und habe 2 Kinder. Lisi ist 18, Bob ist 17. Wir machen eine Reise durch Europa. Ich bin nie in Comacchio gewesen. Ich bin ganz zufällig hierher gekommen. Mein Gott, ich habe sie bestimmt noch nie gesehen. Aber du siehst aus wie Camilla und hast ihr Kleid an. Ihr Kleid? Oh, ich habe ein Kleid an, das ich nicht kenne. Ich verstehe das nicht. Komm, setz dich einen Augenblick, mein Kind. So, es wird schon wieder vergehen. Du bist ein böses Kind, Camilla. Willst deine Mutter nicht mehr kennen? Sie strich mir mit der Hand übers Haar. Und das tat mir wohl und tröstete mich. Ich hob das Gesicht und betrachtete sie. Ihr dunkles Haar war von grauen Fäden durchzogen und hing ihr ungepflegt um die Stirn. Sie war ein wenig schmutzig, aber ihre braunen Augen blickten mich sanft und zärtlich an. Hieß ich nicht wirklich Camilla? War ich nicht wirklich ihre Tochter? Ellen Harland? Wer war Ellen Harland? Das hatte ich vielleicht nur geträumt. Ach, Camilla, du machst mir oft Sorgen. Sorgen? Bin ich denn oft so merkwürdig? Weißt du es nicht? Habe ich schon öfter so etwas gesagt wie heute? Nein, so etwas noch nie. Wie hast du mich erschreckt, Kind? Wie bin ich sonst? Sag es mir, ich weiß nichts. Du bist oft so, als wärst du nicht da. Du hörst nicht, du antwortest nicht, schaust stundenlang auf einen Fleck, gehst durch die Stadt wie eine Mondsüchtige. Lacht man über mich? Du kannst es mir ruhig sagen. Weißt du es nicht? Ja, jetzt weiß ich es. Vielleicht hilft es etwas, wenn ich mir Mühe gebe. Camilla, wie du mir Freude machst. Eben dachte ich, so schlimm wie heute war es noch nie gewesen. Aber jetzt ist es mir, als würde alles gut. So vernünftig wie jetzt hast du noch nie mit mir gesprochen. Wirklich? Giovanni ist da. Giovanni? Er sitzt mit dem Vater im Zimmer. Giovanni mit dem Vater im Zimmer? Wer ist das? Was will er? Camilla, du weißt, was er will. Du bist 20 Jahre alt und ein hübsches Mädchen. Alle anderen in deinem Alter sind verheiratet. Ach so. Natürlich, er ist schon etwas alt für dich. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht froh sein müssen, wenn er dich nimmt. Ja. Er hat 3 Boote. Du hättest keine Not zu leiden. Und er ist kein schlechter Charakter. Ja, Mama. Ich wäre so froh, wenn ich dich glücklich wüsste. Könntest du nicht mit ihm glücklich werden? Ich habe immer Angst um dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Wirklich nicht? Wirst du nicht fortlaufen, wenn er dich fragt? Bin ich fortgelaufen? Immer. Aber heute sagt er, kommt er zum letzten Mal. Ach, Camilla, sag ihm ja. Sag ihm ja. Wenn du willst, Mama. Mein gutes Kind. Meine arme, kleine, liebe Camilla. Soll ich jetzt hineingehen? Ja, geh hinein. Noch kam mir das alles wie ein Spiel vor. Ich stand auf der Bühne und bewegte mich. Aber ich brauchte nur hinter die Kulissen zu gehen und alles war vorüber. Ich konnte mitspielen. Es war keine Gefahr dabei. In dem Zimmer saßen zwei Männer am Tisch, eine Flasche und Gläser mit Rotwein vor sich. Beide schienen ungefähr gleich alt zu sein. Gegen 50, schätzte ich. Der Gedanke, dass einer von beiden mein Vater sein sollte, belustigte mich. Offenbar hatten sie schon dem Wein zugesprochen, ihre Gesichter waren erhitzt. Einer hatte die Jacke hinter sich über den Stuhl gehängt und den Hemdkragen geöffnet. Er hatte ein rundes, gutmütiges Gesicht mit einem Schnauzbart darin. Der andere war schmächtig, bartlos, fast kahl. Auf seinem Kopf wuchsen noch einige Haare wie verdorrte Grasbüschel. Er war dunkel und ernst gekleidet. Beide standen auf, als ich eintrat. Der Hemdsärmliche zog eilig seine Jacke an und trat auf mich zu. Ich begriff, dass er Camillas Vater war. Camilla, unser Freund Giovanni Foscolo ist gekommen. Gib ihm die Hand zur Begrüßung. Guten Tag, Herr Foscolo. Guten Tag, Camilla. Herr Foscolo ist deinetwegen gekommen. Er hat um deine Hand angehalten und ich habe ihm gesagt, dass er mir als Schwiegersohn willkommen ist. Du weißt, dass Herr Foscolo unser Freund und ein Mann von Ehre ist. Ich hoffe, du wirst dich als gehorsame Tochter zeigen und seinem Wunsch und dem Wunsch deiner Eltern keine Schwierigkeiten in den Weg legen. Herr Foscolo ist reich, wir sind arm. Er ist unser Wohltäter, wir sind seine Schuldner. Verstehst du das? Ich verstehe. Mein Vater sah mich nach diesen feierlichen Worten an und mich ergriff das Mitleid vor seinem ängstlichen und bittenden Blick. Wenn er auch nicht mich bat, sondern Camilla, und nicht Camilla, sondern das Schicksal, so hing es doch von mir ab, die er für seine armselige, beschränkte Tochter ansah, was das Schicksal für eine Antwort gab. Wahrscheinlich war er Herrn Foscolo verschuldet. Und ich konnte ihm helfen. Er schob mich jetzt zu dem Stuhl hin, auf dem er eben gesessen hatte, und sagte: Ich lasse euch jetzt allein, damit Herr Foscolo mit dir sprechen und du ihm antworten kannst. Ich verlasse mich auf dich. Du hast gehört, Camilla, was dein Vater sagte. Und nun frage ich dich, willst du meine Frau werden? Nein, antworte nicht gleich. Denke nach, dass du die richtige Antwort findest. Dies also war der mächtige Mann, der das Schicksal von Camillas Eltern in der Hand hielt. Er kam mir nicht weniger armselig und bemitleidenswert vor als sie. Mich erfüllte ein Gefühl des Triumphes und des Übermuts. Sie alle hielten mich für dumm. Aber ich war ja nicht Camilla. Ich war ja Ellen Harland. Ich konnte hier das Rad des Schicksals drehen, wie ich wollte. Vorwärts oder zurück, langsam oder schnell. Ich konnte diese Menschen glücklich oder unglücklich machen. Nachher brauchte ich nur nach Porto Garibaldi zurückzugehen. Dort war ich wieder Ellen Harland. Und alles war für mich abgetan. Habe ich jetzt lange genug nachgedacht? Es hängt von der Antwort ab, ob es lange genug war. Bevor ich antworte, möchte ich selber noch etwas fragen. Also frage. Was schuldet dir mein Vater? Wenn du ja antwortest, nichts mehr. Mein Vater braucht ein besseres Boot. Ein besseres Boot. Du hast drei, nicht wahr? Ja, ich habe drei. Drei gute Boote. Drei gute Boote. genügte es nicht, wenn du zwei hättest. Auch du hättest dann nur zwei. Das tut nichts. Camilla, du bist ganz anders als sonst. Ja? Du bist nicht die Camilla, die ich kenne. Nein, ich bin nicht die Camilla, die du kennst. Willst du mich also nicht mehr? Noch mehr als vorher. Warum wolltest du mich, da ich doch das Gespött der Leute bin? Weil du schön bist und so arm in allem. Meine Frau hat mir keine Kinder geboren. Ich bin allein, seitdem sie gestorben ist. Ich dachte, du könntest zugleich meine Frau und meine Tochter sein. Ich habe niemanden, der zärtlich zu mir ist. Ich dachte, du könntest es sein. Du machst mir das Herz schwer, Giovanni Foscolo. Und du mir, Camilla. Du bist eine andere als sonst. Soll ich also nicht antworten? Doch. Auch wenn ich eines Tages sehe... Wenn du was siehst? Dass ich nicht dein Vater, sondern dein Knecht bin. Wegen des Bootes will ich deine Antwort nicht mehr. Auch wenn du sie nicht willst. Dein Vater kann sich eines meiner Boote wählen. Hast du noch eine andere Frage? Ich hatte noch viele, aber sie sind überflüssig geworden. Wie konnte ich mich so über dich täuschen, Camilla? Ich glaube, du bist klüger als wir alle. Glaube das nicht. Es kann sein, dass ich morgen wieder alle Klugheit verloren habe. Möchtest du mir jetzt antworten? Ja, ich kann dir antworten. Ich sage ja. Oh, Camilla. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Glücklich bin ich. Aber ich wüsste gern, ob du glücklich bist. Ich muss jetzt gehen. Wohin willst du? Ich komme gegen Abend zurück. Ich will nach Porto Garibaldi. Soll ich den Wagen anspannen? Oder soll ich dich hinrudern? Ich möchte zu Fuß gehen und allein sein. Ja. Leb wohl. Haben wir uns nicht verlobt, Camilla? Küsse mich. Nein, heute nicht, Giovanni. Versteh mich nicht falsch. Aber heute noch nicht. Leb wohl. Ich ging den Weg nach Porto Garibaldi zurück und hatte ein etwas schlechtes Gewissen, dass ich Camillas Leben durch mein Ja-Wort entschieden hatte. Ich, Ellen Harland, hätte Giovanni Foscolo nicht küssen können. Sein Atem roch nach Wein und Knoblauch. Aber war es für Camilla nicht das Beste, wenn sie ihn heiratete? Er liebte sie und hatte ein schwermütiges und gutes Herz. Sie würde es gut bei ihm haben. Und er war, wenn man die bescheidenen Maßstäbe von Comacchio anlegte, ein wohlhabender Mann. Außerdem war Camillas Eltern mit dieser Heirat geholfen. Und alles in allem konnte ich wohl sagen, dass ich ein gutes Werk getan hatte. Über diesen Gedanken hatte ich mich selbst ein wenig vergessen. Ich hatte ein dunkelrotes, zerschlissenes Kleid an und sah aus wie Camilla. Nun, das musste jetzt alles in Ordnung gebracht werden. Ich wusste nicht wie, aber ich zweifelte nicht daran, dass sich in Porto Garibaldi alles von selbst lösen würde. Ich freute mich auf John, Bob und Lissy. Die Ungeduld ließ mich schneller gehen. Porto Garibaldi war, wie ich jetzt bemerkte, doch viel ärmlicher, als es mir vor ein paar Stunden erschienen war. Die Häuser waren eigentlich ebenso schmutzig und düster wie in Comacchio. Kein Auto war zu sehen, kaum ein Mensch. Offenbar war der Badebetrieb des Nachmittags schon vorüber. Es ging freilich auch schon auf den Abend zu. Ich lief zum Strand und suchte den Platz, wo wir unseren Wagen abgestellt hatten. Aber ich fand weder den Platz noch den Wagen. Alles kam mir verändert vor. Ich sah überhaupt kein Auto. Hier ungefähr musste das Café gewesen sein. Ich blickte zum Strand hinunter, um John, Bob und Lissy zu suchen. Aber ich sah sie nicht. Sollten sie ohne mich abgefahren sein? Vielleicht suchten sie mich. Es war natürlich dumm gewesen, dass ich ihnen nichts gesagt hatte. blickte mich unschlüssig um. Häuser, ein paar Boote, Badekabinen. Was war es eigentlich, was mir an all diesen Dingen so unheimlich vorkam? Irgendetwas war anders. Nein, nicht irgendetwas. Alles war anders. Und doch hätte ich nicht sagen können, worin dieses andere bestand. Aber ich hatte die Ahnung einer furchtbaren Gefahr, die jetzt gleich über mich hereinbrechen musste. Ein lähmendes Entsetzen befiel mich, weil ich zugleich wusste, dass ich nicht fliehen konnte. Und jetzt kam es. Es kam in Gestalt eines Mannes und einer Frau, die die Straße entlang auf mich zuschritten. Der Mann hatte einen kreisrunden, niedrigen Strohhut auf dem Kopf. Sein Jackett war aufgeknöpft und zeigte eine bunt karierte Weste darunter. Er trug enge, röhrenförmige Hosen. Die Dame, die er mit großer Höflichkeit am Arm führte, hatte einen riesigen schwarzen Hut mit einer Reiherfeder auf. Ihr schwarzes Gewand war eng geschnürt und berührte mit dem Saum den Erdboden. Ich starrte die beiden an, und als sie dicht vor mir waren, fragte ich sie: Verzeihen Sie, können Sie mir sagen, welches Datum wir heute haben? Welches Datum? Den 5. August? Den 5. August 1951. 1951? Mein Gott, was wird bis dahin noch alles geschehen? Bis dahin? Wieso? Sie sind ein bisschen weit voraus, mein Kind. Wir sind erst im Jahre 1910. 1910? Oh, ich danke Ihnen sehr. Bitte, bitte. 1910. Der 5. August 1910. Ich verstand, warum mir Porto Garibaldi so fremd vorkam. Waren nicht selbst das Meer und der Himmel anders? Die Sonne stand tief, bald würde dieser Tag vorbei sein. Der 5. August 1910, der Tag, wo in Cleveland in den Vereinigten Staaten Mrs. Maud Willing, die Frau des Bundesrichters Ernest Willing, von einem Mädchen entbunden wurde, das Ellen heißen sollte und in etwa 20 Jahren den Ministerialbeamten John Harland heiraten würde. Cleveland lag schätzungsweise 10.000 Kilometer entfernt. Das war weit. Comacchio war nahe. Und ich sah aus wie Camilla, die Tochter eines italienischen Fischers. Sah ich nur so aus? Heute war der 5. August 1910 und in Cleveland schrie in diesem Augenblick ein Kind. Sie schrie, Ellen, die mir mein Leben stahl, die sich bequem einrichtete in ihrem bequemen Dasein und mich erbarmungslos zurückließ in der stinkenden Lagune von Comacchio. Ja, sie ließ mich in Comacchio zurück. Denn wohin anders sollte ich jetzt gehen? Einige Monate später heiratete ich Giovanni Foscolo und führte von nun an das Leben Camillas. Ein Leben zwischen Salztonnen und Fischkadavern. Ich hasse die Möwen, Giovanni. Sie vertilgen Abfälle, sehr nützliche Tiere. Kann man nicht leben, wo es keine Abfälle gibt? Es gibt überall welche, auch wo man sie nicht sieht. So möchte ich wenigstens dort sein, wo man sie nicht sieht. Was kennst du außer Comacchio? So viel, um zu wissen, dass die Welt überall anders ist als hier. Ich glaube, die Welt ist nur ein vergrößertes Comacchio. Was kennst du außer Comacchio? Ich möchte, dass du glücklich bist, Camilla. Aber wärst du es anderswo? Ja, ich weiß einen Ort, wo ich es wäre. In Cleveland. Wo? In Cleveland in Amerika. Ich bin Fischer und wohne in Comacchio. Ich kann es nicht ändern. Kannst du es nicht ändern? Sieh, wie die Aale zappeln, halb erstickt an der Luft. Sie tun mir leid, sie verlangen nach dem Wasser, wie ich nach Cleveland. Giovanni, wir sollten auswandern. Auswandern? Wie viele wandern aus? Weil es ihnen schlecht geht. Aber wir, geht es uns schlecht? Ich will fort, Giovanni. Wie stellst du dir das vor, Camilla? Soll ich das Haus verkaufen? Das Haus? Was liegt an dieser Hütte? Und die Boote? Warum nicht die Boote? Was soll ich in Amerika? Ich habe nichts anderes gelernt, als zu fischen. So fische in Amerika. Aber lass uns hier fortgehen. Was sind denn das für Launen, Camilla? Du mach mich nicht ärgerlich. Aber ich lag ihm Tag für Tag in den Ohren damit. Ich keifte und war unausstehlich. Und er, der mich über alles liebte und in seinem Herzen, das einsam und schwermütig war wie die Lagune, keinen anderen Wunsch hegte, als mich glücklich zu sehen, er gab schließlich nach. Oh, ich hatte wohl gewusst, dass er eines Tages auf meine Pläne eingehen müsste, auch wenn er es zuerst widerwillig tat. Wie sollte er sie auch begreifen? Hatte ich nicht allen Grund, mit meinem Los zufrieden zu sein? Alle Mädchen beneideten mich, dass der reiche Giovanni mich geheiratet hatte. Ich aber wusste, wenn man an die Welt draußen dachte, war er nicht viel mehr als ein Bettler. Was ging er mich an? Was ging mich Comacchio an mit seinen elenden Hütten und seiner erbärmlichen Armut? Ich wollte fort, zurück in das Leben, das mir gehörte. Ich musste wieder die werden, die ich in Wirklichkeit war. Das aber konnte nur in jenem fernen Erdteil jenseits des Ozeans geschehen. Nie in Comacchio. Weil ich es so wollte, begann Giovanni zu sparen und zu geizen. Er fuhr allein in einem Boot, ein Knecht, den wir noch hielten, allein im anderen. Manchmal fuhr ich mit und half. Aber die Lire im Kasten wurden nur langsam mehr. Und dann kam der Krieg. Carlo, der Knecht, der eben 20 war, musste einrücken. Giovanni war zu alt, das war unser Glück. Wir verdienten gut während des Krieges. Nicht nur Giovanni, mein Vater und ich, selbst meine Mutter musste mit ausfahren. Wenn Carlo in Urlaub kam, half er mit. Obwohl er bei Ravenna zu Hause war, verbrachte er seinen Urlaub in Comacchio, das letzte Mal kurz vor Kriegsende. Es waren immer 14 Tage. Und er hatte nichts davon. Er plagte sich für uns ab. Signora. Carlo? Ist Herr Foscolo nicht da? Ich wollte mich verabschieden. Er muss gleich kommen. Aber du fährst doch erst morgen? Ja, morgen früh. Mittags geht mein Zug von Ferrara. Dann habe ich's nicht mehr weit, bloß noch ein paar Stunden. Warum denn heute schon verabschieden? Ich wusste, dass Herr Foscolo nicht da ist. Ich wollte mich von Ihnen verabschieden. Von mir? Signora, ich habe mich nie gewundert, dass mir nichts geschehen ist, aber seit einiger Zeit finde ich es nicht mehr so selbstverständlich. Signora, wissen Sie, wohin ich fahre? Ich habe immer auch für dich gebetet, Carlo. Dir wird nichts geschehen. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn ich zurückkäme. Sprich nicht so, Carlo. 6 Jahre habe ich es für mich behalten. Haben Sie bemerkt, dass ich jeden Urlaub in Comacchio verbringe? Ja, warum wohl? Meine Eltern wohnen weit weg. Carlo, ich habe nie darüber nachgedacht. Alle haben darüber nachgedacht, nur Sie nicht. Ihr Mann zum Beispiel. Oh, er weiß sehr gut, warum ich komme. Wirklich? Carlo, ich bin ganz bestürzt. Sie haben nicht darüber nachgedacht. Sie leben in einer Welt, in der Sie nichts berührt. Wo leben Sie nur, wenn ich das wüsste? Sie haben kein Herz, Signora. Wie wahr das ist, Carlo. Du weißt nicht, wie wahr es ist. Jemand stiehlt mir mein Leben und verbraucht alles für sich, was mir bestimmt ist. Wer weiß, wo mein Herz verbraucht wird. Ich glaube, ich verstehe Sie, Signora. Er ist es nicht wahr? Nein, nein, nein. Du missverstehst mich, Carlo. Ja, das ist es. Ich komme nicht hinter Ihre Gedanken, obwohl ich nichts anderes tue, als darüber nachzudenken. Es wird dir nichts geschehen, Carlo. Sei gewiss. Aber ich bitte dich um eins. Komm nicht nach Comacchio zurück. Sie verlangen, dass ich sterbe, Signora. Geh in dein Dorf. Heirate ein junges Mädchen. Denke nicht an mich, die 5 Jahre älter ist als du und die Frau eines anderen. Und selbst wenn ich es nicht wäre, ich kann dich nicht brauchen. Ich will fort von hier. Du wärst eine Fessel mehr, die mich an Comacchio bände. Ich will nicht. Ich will nicht. Carlo erfüllte meine Bitte nicht. Ein Jahr später, als der Krieg vorbei war, kam er nach Comacchio zurück. Er fand Arbeit bei meinem Vater, denn Giovanni stellte ihn nicht mehr ein. Ach, wie recht er hatte. Und wie nutzlos es war. Sprachst du nicht manchmal von einem Ort, der Cleveland heißt und in Amerika liegt? Ich sprach davon, Giovanni. Hast du es vergessen? Ich habe es nicht vergessen. Nun, es wäre jetzt soweit. Es wäre jetzt soweit? Das Geld könnte reichen. Ja? Freut es dich nicht? So viele Jahre habe ich darauf gewartet. Es müsste mich eigentlich freuen, nicht wahr? Aber jetzt bist du lieber in Comacchio. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich sehe ein, dass es Unsinn ist, auszuwandern. Du wolltest bleiben, also bleiben wir. Ich möchte aber sehr gern fort, Camilla. Du? Ich möchte möglichst weit fort. Amerika wäre gerade das Rechte. In Amerika ist es nicht anders als hier. Das sagst du? Ich kann nicht fort, Giovanni. Warum nicht? Ich erwarte ein Kind. Jetzt muss ich dich fragen, ob es dich nicht freut. Doch, Camilla, es freut mich. Auch wenn es nicht mein Kind ist. Nein, ich wollte jetzt nicht fort. Ich konnte mich von Carlo nicht trennen. Ich liebte ihn. Oh, wie ich ihn liebte. Ganz plötzlich hatte mich diese Leidenschaft überfallen, die hemmungslos war und wie ein Wahnsinn. Niemandem in Colmacchio blieb sie verborgen. Giovanni sagte nichts darüber und ich achtete nicht darauf, wie bitter oder traurig sein Gesicht war. Ich war daran gewöhnt. Das Kind, das ich im 29. Jahr meines Lebens gebar, war ein Knabe und wurde auf den Namen Antonio getauft. Giovanni war sehr zärtlich zu ihm und voller Güte zu mir. Wie oft dachte ich später an Giovanni. Er hatte mehr Liebe verdient, als ich sie ihm gegeben habe. Er starb sehr einsam, als Antonio noch nicht ein Jahr alt war. So einsam, wie er sein ganzes Leben lang gewesen war. Ist er eingeschlafen? In meinem Arm. Ein gutes Kind. Ich kann ihn herumtragen, er schreit nie. Bald wird er laufen. Mein Gott, es geht alles so schnell dahin. Gut, dass es schnell geht. Ich freue mich darauf, wenn er läuft. Vielleicht fährt er noch mit mir zum Fischen. Bestimmt fährt er mit dir. Geh nicht gleich ins Haus jetzt. Bleibt noch ein Weilchen am Ufer stehen, dass ich euch sehen kann. Oder möchtest du es nicht gern? Doch, Giovanni. Vielleicht schadet der Wind ihm. Nein, er schadet ihm nicht. Giovanni? Ja? Ich will dich schon lange etwas fragen, Giovanni. Frage doch. Bist du mir eigentlich sehr böse, Giovanni? Böse? Nein, Camilla. Wie seltsam und tröstlich, dass diese Worte der Verzeihung das Letzte waren, was ich aus seinem Munde vernahm. Er winkte lange, und dann entschwand das Boot auf dem Kanal meinen Blicken, und ich sah Giovanni nicht wieder. Einige Stunden danach setzte über der See ein heftiger Sturm ein, und als die Boote spät am Abend, einige erst in der Dunkelheit, zurückkehrten, fehlte Giovanni. Das Boot strandete am nächsten Tag schwer beschädigt an der Küste weit südwärts. Von Giovanni fand sich keine Spur mehr. Thank you. Ich sehe dich selten, meine Tochter. Ich scheue die Menschen. Sie haben alle guten Rat für mich. Ich fürchte, auch ich möchte dir einen geben. Es hat sich vieles geändert, seit Giovanni tot ist. Und seit heute hat sich noch mehr geändert, musst du sagen. Seit heute? Ach, du weißt also, dass ich Carlo entlassen habe. Natürlich weißt du es. Und du weißt auch, warum? Ich will es nicht wissen. Du willst blind sein. Carlo wird für mich fahren. Für dich? Auf welchem Boot? Auf Giovannis Boot. Das ich jetzt habe? Du forderst es also zurück? Ich fordere es zurück. Das fürchte dich. Nicht um meines Vorteils willen, versteh mich recht. Oder meintest du, ich hätte dich betrogen? Nein. Ich kann dir das Boot nicht verweigern. So fährt also Carlo weiter darauf, obwohl ich ihn entließ. Wenn man es recht bedenkt, hat sich nichts geändert. Aber er fährt für mich. Wenn er fährt. Er wird wieder fahren. Versprach er es dir? Bei mir fuhr er nicht oft. Er liebte jetzt das Wirtshaus mehr als die Lagune und die See. Ich vermute, er liebt es auch mehr als dich. Kommt nun der gute Rat? Muss ich ihn noch aussprechen? Nein, denn ich werde ihn nicht befolgen. Carlo wird wieder sein wie früher. Wirklich? Wir werden heiraten. Ach, Camilla. Das ist noch schlimmer, als ich dachte. Ich war nicht blind. Ich sah wohl, dass Carlo sich verändert hatte. Aber weil ich die Ursache dafür nicht herausfand, bildete ich mir ein, es würde sich alles wieder geben. Vielleicht helfe ich ihm, wenn ich zu ihm halte, dachte ich, und klammerte mich noch heftiger an ihn. Wollte er mich eigentlich heiraten? Ich weiß es nicht. Vielleicht redete ich es ihm ein. Und eines Tages hatte ich es erreicht. Aus der Ehe mit Carlo stammten noch 3 Kinder, Umberto und die beiden Mädchen Lydia und Filomena. Mit Carlo aber wurde es nicht anders. Und schließlich musste ich es vor mir selber gestehen, dass ich nicht glücklich mit ihm geworden war. Meine Abende waren immer gleichförmiger geworden. Waren die Kinder zu Bett und schliefen, saß ich allein und wartete auf Carlo, der in einer der Kneipen von Comacchio meist ebenso allein saß wie ich zu Hause. Jedenfalls erzählte man mir, dass er sich immer abseits hielt. Er war jetzt 35, aber grauhaarig und sah aus wie ein alter Mann. Ich horchte, wenn ich so saß, ob ich einen Schritt hörte oder ob die Tür ginge. Oft täuschte mich der Wind, der an der Klinke rüttelte wie eine Hand. Es war einsam an diesen Abenden. Und ich hatte Zeit, an vieles zu denken. An mein Leben, das nicht meines war und mich doch nicht losließ. Ich wurde weder bei seinen Freuden noch bei seinen Leiden um mein Einverständnis gefragt. Und die Hoffnung, ihm zu entrinnen, wurde immer geringer. Hoffte ich wirklich noch? Du bist noch auf, Camilla. So wunderst du dich jeden Abend. Ich hoffe immer, ich werde dir gleichgültig. Weil ich dir gleichgültig geworden bin? Als ob meine Liebe noch etwas retten könnte. Ich habe 6 Jahre gebraucht, um sie dir zu gestehen. Ich bin sehr langsam. Ausdauernd. Nicht wahr? Diesmal sind es 10 Jahre. Wieso 10 Jahre? Ich versuche es dir seit 10 Jahren zu sagen. Weißt du es immer noch nicht? Oh, du hast es längst gemerkt, aber du hältst mich hin. Du sagst nichts, du sitzt da und leidest und lässt mich zugrunde gehen. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass du trinkst, Carlo, weiter nichts. Ich trinke nicht, um zu trinken. sondern weil ich es überlege, wie ich es dir sagen kann. Aber ich habe Angst, es zu sagen. Carlo, ich habe auch Angst. Weißt du? Nichts! Aber ich habe Angst vor dem, was du sagen wirst. Wolltest du es nicht immer wissen? Jetzt nicht mehr, Carlo, behalte es für dich. Jetzt. Ja, jetzt sag ich es dir. Jetzt sofort. Ich habe Giovanni ermordet. Wie kannst du so etwas sagen, Carlo? Ich sah ihn abfahren. Er war allein im Boot. Der Sturm kam und er ist ertrunken. Als der Sturm kam, war er längst tot. Mein Messer stak ihm in der Brust und ich warf ihn ins Meer. Ich ließ sein Boot treiben. Aber er war allein. Es war nicht schwierig, an sein Boot zu kommen und überzusteigen. Es war ruhige See. Sag, dass es nicht wahr ist. Als ich auf ihn zutrat, lächelte er und sagte, da bist du endlich. Sei still. Da bist du endlich, sagte er. Warum sagt er das? Auch darüber denke ich seit 10 Jahren nach. Wartete er darauf? Ich glaube es. Und ich glaube auch, er wollte nicht mehr leben. Manchmal, wenn ich einen sehr guten Tag habe, denke ich mir, er selber hätte mir den Wunsch eingegeben, ihn zu töten. Er hätte mich behext mit diesem Gedanken, denke ich. Und dann wäre er selbst schuld. Sein Gedanke führte mein Messer. Als Selbstmord, verstehst du? Glaubst du, dass er so starke Gedanken hatte? Sag, dass es nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Ich habe dir eine kleine Geschichte erzählt zur Unterhaltung und ich trinke nur, weil es mir schmeckt. Es darf nicht wahr sein. Ich habe 10 Jahre mit dir gelebt. Länger. Aber 10 Jahre danach. Also, teilst du die Zeit? Dann glaubst du auch, dass es wahr ist. Es wird jetzt schwierig, mit mir zu leben. Mit einem. Still. Es ist kein schönes Wort, aber es trifft die Sache. Nun. Hab keine Sorge. Wohin willst du? Wenn ich das wüsste. Vielleicht nach Amerika? Amerika? Oh, Carlo. Leb wohl, Camilla. Wohin? Nirgendhin. Ich bin müde. Ich will schlafen. Es ist warm draußen. Ich werde im Boot schlafen. Und das ist das Beste. Philomena war wach geworden und schrie. Und als sich die Kleine beruhigt hat und zurückkam, war Carlo fort. Nach einer Weile ging ich hinaus ans Boot, aber es war leer. Ich irrte mit meiner Laterne durch Comacchio und suchte Carlo. Alles war still und leer. Und ich fand ihn nicht. Ich weckte meinen Vater und wir suchten gemeinsam. In der Morgendämmerung fanden wir ihn. Er hatte sich am Brückengeländer erhängt. Seine Füße hingen dicht über dem Wasser. Dies geschah im Jahre 1930. Im gleichen Jahr, wo in Cleveland Ellen Rilling sich mit John Harland verheiratete. Sie siedelte aus der behüteten Welt ihres Elternhauses über in die behütete Welt ihrer Ehe. Wie hasste ich sie, die mir mein Glück stahl und mir von ihrem Leben nichts überließ als die Schmerzen. Nach Carlos Tod dachte ich wieder öfter an sie. Noch war etwas Geld da von dem, was Giovanni hinterlassen hatte. Außerdem hatte ich das kleine Haus und das Boot. Wenn ich das Boot verpachtete und bei meinem Vater etwas verdiente und wenn ich dazu sparsam war, würde es vielleicht reichen, dass ich für die Kinder und mich die Überfahrt bezahlen konnte. Die Zeit ging schnell dahin. Ich merkte am Wachsen der Kinder, wie ich alt wurde. Antonio hatte keine Lust, Fischer zu werden. Als er 16 war, ließ ich ihn als Lehrling in die Lederfabrik von Ferrara gehen. Er konnte bei einer Tante unterkommen. Antonio war mein Liebling. Mir war traurig zumute, als er fort war. Das Haus war so leer ohne ihn. Über Sonntag wenigstens kam er nach Hause. Er war fast 3 Jahre in Ferrara. Zuletzt verdiente er schon so viel, dass ich ihm nichts mehr zuschießen musste. Manchmal blieb er sonntags aus. Ich vermutete, dass er verliebt war. Ich war sehr neugierig, aber ich konnte lange nichts aus ihm herausbekommen. Antonio, weißt du, dass du mir einmal versprochen hast, mit mir auszuwandern? Freilich weiß ich es. Auswandern? Wohin? Nach Amerika. Ich möchte auch auswandern, Mama. Wir wandern alle zusammen aus. Wirklich? Oder denkst du nicht mehr daran, Antonio? Doch, ich denke daran. Bald haben wir genug Geld gespart. Wann fahren wir, Mama? Ich meine immer, Antonio hätte keine Lust mehr. Ach doch, etwas schon, aber... Aber? Nein, nichts. Eigentlich hast du es ja versprochen. Aber wenn du nicht mehr willst... Natürlich kommt Antonio mit. Was soll er hier allein? Allein? Man kann ja jemanden finden. Oder nicht, Antonio? Ich weiß nicht. Ich merkte, dass Antonio sehr nachdenklich wurde. Und ich musste im Stillen darüber lächeln. Vielleicht aber dachte er damals schon an etwas anderes, als ich vermutete. Als er einige Monate später 2 Sonntage hintereinander ausblieb, fuhr ich nach Ferrara. Es war doch wohl nötig, dass ich einmal nach dem Rechten sah, wenn ich auch sicher war, dass sich nichts Besonderes ereignet hatte. Sonst hätte ja auch Tante Clara eine Nachricht gegeben. Ich fand die Tante allein in ihrem Laden. Guten Tag, Tante. Camilla, guten Tag. Ein seltener Besuch. Ich wollte Antonio besuchen. Antonio? Ist er schon da? Es müsste schon Feierabend sein, nicht wahr? Antonio? Warum wunderst du dich? Ist Antonio nicht in Mailand? In Mailand? Ja. Ich weiß nichts davon, dass er in Mailand ist. Ja, er sagte, er habe da eine bessere Stellung. Vorigen Sonntag fuhr er zu euch. Er sagte, er käme nicht mehr hierher zurück, weil er dann gleich nach Mailand ginge. Er war nicht in Comacchio. Oh. Wo ist er in Mailand? Ich habe ihn nicht gefragt. Wie konnte ich wissen, dass da etwas nicht in Ordnung war? Ich mache dir keinen Vorwurf, Tante. Mein Gott. Aber komm mal rein, Camilla. Iss und trink etwas. Danke, Tante. Ich will nichts. Hat er etwas hier gelassen? Nein, seine Sachen hat er mitgenommen. Ach, Camilla, so schlimm wird das nicht sein. Er ist ein ordentlicher Mensch, ich kenne ihn. Er wird schreiben. Ich blieb 2 Tage in Ferrara. Aber ich erfuhr weder in der Fabrik noch sonst wo etwas, was mir hätte auf die Spur helfen können. Er schien seine Abreise geheim gehalten zu haben. Eigentlich wusste nur die Tante davon und ihr hatte er sogar den Ort gesagt, Mailand. Ich musste nach Mailand fahren. Vielleicht würde ich ihn finden. Es würde Geld kosten. Und konnte ich die Kinder so lange alleine bei der Mutter lassen? Die Mutter war schon so alt. Als ich nach Comacchio zurückkehrte, war ich entschlossen zu fahren. Das Geld, nun ja, ich musste es eben von dem Gesparten nehmen. Die Kassette, worin ich das Geld aufbewahrte, stammte noch von Giovanni. Damals stand sie, ebenso wie heute, auf dem Grunde der Wäschetruhe. Seit 25 Jahren war das ein sicherer Platz gewesen. Aber als ich jetzt den Schlüssel in die Kassette stecken wollte, merkte ich, dass ich sie nicht zu öffnen brauchte. Sie war erbrochen und leer. Es gab nur einen, der wusste, wo das Geld war. Und ich begriff, dass es keinen Sinn hatte, nach Mailand zu reisen. Dort war Antonio gewiss nicht. Ich hätte ihn ebenso gut in Palermo, Neapel oder Bozen suchen können. Er war fort. Mein liebstes Kind. Und er hatte nicht nur mein Geld, er hatte meine Träume und Hoffnungen gestohlen. Wir suchen dich. Ich komme gleich. Warum weinst du, Mama? Das ist der Wind, der treibt mir die Tränen aus den Augen. Ist etwas mit Antonio, Mama? Warum kommt er nicht mehr? Er ist nach Mailand gegangen. Er hat dort eine bessere Stellung gefunden. Weinst du deswegen? weil es so weit ist. Ich würde nie so weit von dir weggehen, Mama. Sag das nicht, Philomena. Es tut mir weh. Ich verspreche es dir. Du versprichst es? Jetzt weinst du noch mehr. Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Nein. Du hast nichts Schlimmes gesagt. Komm. Im Jahre 1940, als wieder ein Krieg war, wurde es leer und still in Comacchio. Und leer und still wurde auch das Haus, wo ich wohnte. Umberto war 19 Jahre alt und rückte zur Marine ein. Auch Lydia und Philomena gingen fort. Sie arbeiteten in der gleichen Fabrik in Ferrara, wo auch Antonio gearbeitet hatte, und wohnten bei Tante Clara. Auch sie kam manchmal sonntags nicht nach Hause. Oder es kam nur eine von beiden. Ich tat während des Krieges, was ich mein Leben lang getan hatte. Ich nahm Fische aus. Sie wanderten aus einem Kübel rechts durch meine Hände in einen Kübel links. Ich hatte keine schönen Hände. Was tat ich sonst? Ich wartete. Auch das hatte ich mein Leben lang getan. Ich wartete auf Briefe, auf Schritte, auf das Knirschen eines Fahrrades vorm Haus. Am wenigsten wartete ich auf die Reise nach Amerika. Das Erwartete war geringer geworden. Vielleicht könnte ich auch sagen, größer. Eines Tages kam jemand, eine fremde Frau mit einem Kind, und ich nahm sie auf, denn es war Antonios Frau Maria und sein kleiner Sohn Giovanni. Antonio selbst aber lebte nicht mehr. Er war zu den Partisanen gegangen und gefallen. Die Gräber wurden mehr. Bald nachdem ich von Antonios Tod erfahren hatte, starb meine Mutter. Mein Vater zog zu uns. Wir rückten enger zusammen. Doch Lydia und Philomena sah ich nur noch selten. Sie wohnten auch nicht mehr bei Tante Clara. Und wenn die Leute in Comacchio von ihnen sprachen, gebrauchten sie ein hässliches Wort. Eines Tages kam ein Brief, dass Umberto vermisst sei. Sein Boot war zu einer Fahrt ins östliche Mittelmeer ausgelaufen und nicht zurückgekehrt. Vermisst, Camilla, heißt nicht tot. Erinnere dich an Benedetto Petrone im vorigen Krieg. Ich erinnere mich an Umberto. Ansonsten niemand. Benedetto war vermisst. Vermisst heißt, man weiß nichts von ihm. Man wusste nichts von Benedetto. Und als der Krieg vorbei war, kam man nicht zurück. Und es kam auch kein Brief von ihm. So nahm man also an, er sei tot. Er war aber ganz lebendig, als er zurückkam nach 5 Jahren und eine Frau mitbrachte aus Deutschland und 3 Kinder. Und warum hat er nicht geschrieben? Ich weiß nicht. Vielleicht war er so verliebt, dass er keine Zeit fand. Oder die Post ist nicht so gut in Deutschland. Aber ein Unterseeboot im östlichen Mittelmeer. Ich misstraue dem Wasser. Und dort liegt nicht Deutschland. Wohnen dort nicht die Heiden? Kannst du dir vorstellen, dass Umberto sich in eine Türkin verliebt? Warum nicht? Vielleicht. Ach, ich wäre sehr froh, wenn Umberto in diesem Augenblick in eine Türkin verliebt wäre. Ich glaube, die Türken haben schwarze Haut. Es wäre mir gleich, welche Farbe sie hätte. Ich wollte sie in die Arme nehmen und lieben. Was reden wir für dummes Zeug? Na, es muss ja keine Türkin sein. Aber wenn der Krieg vorbei ist, wird Umberto schreiben. Oder kommen. Eines Tages hieß es, dass der Krieg vorbei sei. Nach und nach kamen die Männer, die Soldaten gewesen waren, zurück. Sie fuhren zum Fischen wie früher oder hatten Arbeit in Porto Garibaldi oder Ferrara. Manche kamen auch nicht zurück. Ihre Namen standen auf einer Tafel vor der Kirche. Auch Umbertos Name stand darauf. Aber was ging mich diese Tafel an? Lydia hatte sich in Ferrara verheiratet und betrieb mit ihrem Mann den Gemüseladen von Tante Clara, die auch gestorben war. Philomena kam mit einem Kind nach Comacchio zurück. Sie war sehr hübsch und alle Männer liefen ihr nach. Es war schlimm, dass ihr fast alle gefielen. Nach einiger Zeit ging sie wieder nach Ferrara in die Fabrik. Wir waren sehr arm. Die Boote waren morsch und nicht mehr brauchbar. Die Wracks lagen halb verfaulend unter Wasser. Mein Vater, der fast 80 war, verdiente sich ein wenig Geld durch Netzflicken. Maria versorgte das Haus und die Kinder. Ich selber tat meine alte Arbeit und lebte zwischen Salz, Schuppen und Fischgedärm. Ich war sehr geübt. Aber für uns alle reichte das Geld nicht, das ich verdiente. Sonntags kam Philomena und Lydia und ihr Mann kamen manchmal. Und wenn sie alle da waren, war das Haus voll Lachen und Geschwätz und Kinderlärm. Und manchmal hatten wir Wein zu trinken. Ich lachte mit und trank mit. Und zwischendurch dachte ich an Giovanni und Carlo, an Antonio und Umberto. Ich wartete immer noch auf Umberto. Hinter dem Haus war der Platz, wo ich oft stand und Ausschau nach ihm hielt. Hier konnte ich die Straße sehen, die von Ferrara kam. Hier übersah ich die Straße und mein ganzes Leben. Drüben am Wasser hatte ich gestanden, als Giovanni zum letzten Mal ausfuhr und mir zuwinkte. Links war die Brücke, wo vor vielen Jahren Carlo im Morgengrauen gehangen hatte. Hier hatten meine Kinder gespielt. Und hier spielten jetzt meine Enkel. Hier schrien die Möwen ihren heiseren Schrei, der untrennbar zu meinem Leben gehörte. Eines Sonntags stand ich hier, als ein großes, offenes Auto von Ferrara herkam. Es kam mit seiner Radiomusik näher und ein Gefühl von Bangigkeit erfüllte mich, als ich es sah und hörte. Als es bei mir vorbeikam, nur durch das Wasser von mir getrennt, blickte mich eine Frau an, die darin saß, und ich erkannte sie. Ellen Harland war es, die dort fuhr. Ich hatte sie vergessen. Aber in diesem Augenblick kam alles wieder. Ich selber war es ja. Und mein Leben war es, das da vorüberfuhr. Das Auto bog in die Kurve. Ich machte einige Schritte, es war mir, als müsste ich fliegen können, als hinge noch einmal alles davon ab, sie zu erreichen. Ich fiel und fühlte das Wasser um mich steigen. Es drang mir in Mund, Nase und Ohren und betäubte mich. Mama! Ellen! Was ist denn? Was machst du für Sachen, Mama? Ich glaube, du wärst beinahe ertrunken. Auf einmal hast du geschrien und dann sah ich nur noch deinen Arm über dem Wasser. Wer seid ihr? Papa, sie fragt, wer wir sind. Komm, leg dich einen Augenblick hier in den Sand. Du bist wahrscheinlich ohnmächtig geworden, Ellen. Es war leichtsinnig von uns, bei dieser Hitze gleich ins Wasser zu gehen. Ach, du bist es. John. John Harland. Und ich bin Ellen, deine Frau. Das sind Bob und Lissy. Ach, John. Komm, wir bringen dich in die Kabine. Mir ist so elend. Wir nehmen Zimmer hier und bleiben bis morgen. Am nächsten Tag fühlte ich mich wieder wohl. und wir beschlossen, unsere Fahrt nach Florenz fortzusetzen. Das ist Comacchio. Ja, ich weiß. Dieses schreckliche schwarze Nest. Halt bitte vor der Kurve. Was willst du? Ich will ein paar Aufnahmen in der Stadt machen. Ich bin bald wieder da. In diesem Kaff? Ich gehe mit. Nein, bitte lasst mich allein gehen. Mama ist so merkwürdig heute. Ich ging über die Brücke und stieß die Tür des niedrigen Hauses auf. In der Küche war niemand. Aber im Zimmer nebenan hörte ich Stimmen. Ich ging hinein. Camilla lag aufgebahrt, bleich und lächelnd im Sarg. In ihren gefalteten Händen hielt sie einen kleinen Strauß von Sumpfdotterblumen und Klee. Die Flammen der Kerzen schwankten im Luftzug der offenen Tür, aber niemand beachtete mich. Sie beteten. Sie waren alle da. Der uralte Vater, Lydia und ihr Mann, Philomena mit der kleinen Camilla, Maria und der kleine Giovanni. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde. Sie beteten, während ich in der Tür stand und verzweifelt weinte. Sie war tot, die für mich einen Teil des Leides erlitten hatte, den es auf der Welt gab. Ich hatte ihr nichts abgenommen davon. Und wie viele gab es, denen ich nichts abnahm. Ja, ich bin da. Seid nicht ungeduldig. Wir müssen nach Florenz. Komm, steig ein. Hast du Aufnahmen gemacht? Aufnahmen? Wolltest du nicht fotografieren? Ich fand nichts Geeignetes. Was soll man in Comacchio auch finden? Hier möchte ich nicht begraben sein. Die andere und ich. Hörspiel von Günther Eich. Sie hörten als John Harald Bender, Bob Hans-Günther Gromball, Giovanni Hans Manke, Carlo Gerd Fürstenau, Vater Erich Ponto, Herr Peter Höfer, Antonio Rolf Schimpf, Ellen Camilla Edith Herdegen, Lissy Ingeborg Engelmann, Mutter Elsa Pfeiffer, Tante Maria Wieke, Philomena Christa Hoffmann. Technische Realisierung Herbert Kara und Charlotte Stender. Musik Rolf Unkel. Regie Claire Schimmel. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1952.